Kolumbien, was für ein reiches Land, Exporte von Kaffee und Smaragden, Blumen und Bananen, Erdöl, Kohle und Gold. Die Anzahl der Menschen, die im Land gut bis sehr gut davon leben, ist in den letzten Jahren etwas gewachsen. Fast 400.000 von 40 Millionen profitieren von diesem Reichtum, dafür sind sie auch konsequent ihren Weg gegangen, damit dies auch so bleibt. Terrorisieren den Rest der Bevölkerung, lassen Widerständige massakrieren und sorgen sich sehr um den Frieden für sich und ihresgleichen. Machen Sie sich also keine Sorgen in dieser ersten Demokratie Lateinamerikas. Der Plan Columbia dient auch ihrer Sicherheit als devisenbringender Freund einer wunderschönen Natur, Regenwälder, Strände, Kaffeeanbaugebiete, Savannen und Wüsten. Erst gestern hat Präsident Uribe neue Militärbasen für die USA in Aussicht gestellt. Als Dank für jahrzehntelange Freundschaft und 500 Millionen Militärhilfe. Für sogenannte soziale Säuberungen und dem Unterdrücken jedweder Opposition. Und doch gab es eine Zeit, wo die libertären Ideen und Aktionen sehr präsent waren in diesem Land, wo es heute wieder Versuche gibt, sich zwischen dem Terror des Staates und den verschiedenen Guerillagruppen zu positionieren. Una historia de los movimientos sociales. Élisée Reclus konnte nicht ahnen, vielleicht hoffen, dass sich einige Jahre später sein Wünschen und kurzzeitiges Wirken in Bogota, der Hauptstadt von Kolumbien, erfüllen sollte. Er, der mit den Werken von Breton von Bord gegangen, sprach vornehmlich mit Handwerkern über Selbstorganisation, wollte, vergeblich, eine libertäre Kolonie aufbauen. Dann stürmten zum einen 1893 diese Handwerker nach der gewaltsamen Niederschlagung einer Konferenz die Stadt, verbrannten Polizeiakten, stürmten die Gefängnisse, plünderten die Geschäfte. Viele Menschen, die die enorm gestiegenen Preise für Lebensmittel nicht mehr bezahlen konnten, schlossen sich ihnen an. Für einige Tage gehörte Bogota ihnen, das Privateigentum in dieser Zeit faktisch abgeschafft. Auch wenn der Traum nur kurz andauerte, das Militär metzelte 50 nieder, Hunderte wurden verhaftet, viele deportiert, kann dies als Beginn der libertären Bewegung in Kolumbien gesehen werden. Subversiv und revolutionär war es vor allem die Gemeinschaft der Handwerker, die mit libertären Slogans La propiedad es un robo und schwarzen und roten Fahnen ein neues Zeitalter verkündeten. Aber erst 1910, inmitten eines steigenden Wirtschaftswachstums, erschien die erste libertäre Zeitung Rafa Scholl. Dieser Name war nicht zufällig gewählt, waren die Aktionen in dieser Zeit an der Propaganda der direkten Aktion orientiert. Zum anderen war es etwa 1905, als Jacinto Albarracín im Dschungel der Region Magdalena Medio eine libertäre Kommune aufbaute. Otanche, una sociedad sin autoridad. Ni conceptos de propiedad, ni poderes judiciales. Eine Gemeinschaft ohne Hierarchie, Eigentum oder Gerichte. Die USA, die seit 1903 Panama als ihre Kolonie betrachteten, trugen dadurch erheblich zur Herausbildung der ersten Industrien in Kolumbien bei. Neben den sogenannten Entschädigungszahlungen ließen sie an der Karibikküste Bananenplantagen anlegen, Eisenbahnlinien wurden verlegt. Die unheilvolle Geschichte der United Fruit Company begann. Und es begannen die sozialen Kämpfe. Indigenas erhoben Autonomieforderungen, die Landarbeiter radikalisierten sich auf den Plantagen, viele in der sich gründenden Partido Socialista Revolucionario. Und es waren wieder die Handwerker, die zusammen mit den Arbeiterinnen und Arbeitern der florierenden Textilindustrie die ersten Gewerkschaften gründeten. Im Laufe der nächsten Jahre erschien eine Anzahl von libertären und anarchosyndikalistisch orientierten Zeitungen, unter anderem El Obrero und Paz y Amor. Die Ankunft europäischer Einwanderer, auch hier wie in Argentinien viele spanische Anarchisten und Anarchistinnen, brachte dann das organisierte Agieren durch den Anarchosyndikalismus. Bis in die 30er Jahre waren sie die wichtigsten und nachhaltigsten Akteure verschiedener Streiks und Proteste. Zusammen mit den Gewerkschaften der Handwerker steigerte sich ab 1924 die Mobilisierung und die Arbeit in den verschiedenen Regionen, vor allem an der Atlantikküste, bis hin zu größeren Aufständen. Es streikten die Eisenbahn- und Ölarbeiter, es gab Proteste in der Textilindustrie. Am 8. Oktober 1924 streikten die Arbeiter gegen die Tropical Oil Company, dann die der Energieunternehmen, es wurde ein Generalstreik ausgerufen. Organisiert waren die meisten von ihnen in der FOLA, Federación Obrera del Litoral Atlántico, in der Arbeiterföderation der Atlantikküste, die als Verbindung und Koordination zwischen den einzelnen Gewerkschaften und lokalen Gruppen diente. Im Dezember 1928 traten dann die Arbeiter in den Bananenplantagen der United Fruit Company in den Streik. I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a... Las bananas son en importancia la tercera cosecha de Colombia. A 95 centavos por racimo en la bananera producen 10 millones de dólares para propietarios y empleados. Jahrelang sind diese Arbeiter gehorsam und billig geblieben und haben für Lebensmittelgutscheine im Wert von weniger als einem Dollar und Kraut- und Bananenbüschel geschlagen, außen in heruntergekommenen Baracken und krepierten an TBC und Malaria. Dann gründeten sie eine Gewerkschaft. Sie forderten einen 8-Stunden-Tag, eine 6-Tage-Woche und die Abschaffung der Gutscheine. Schläfrige Hitze und Wut. Die Bananen verfaulen an den Stauden. Nichts wird mehr verladen. Als 400 Streikende festgenommen werden, geht der Streik mit unverminderter Entschlossenheit weiter. Die United Fruit gibt den militärischen und zivilen Machthabern der Region ein Bankett. Denn bisher kündigt General Carlos Cortés Vargas an, dass er an der Spitze seiner Truppe den Streik brechen wird. Von überall sind die Streikenden gekommen. Die Männer noch mit der Machete am Gürtel, die Frauen und Kinder mit Kochtöpfen. Im Kreis der Feuer warten sie. United Fruit hatte ihnen versprochen, heute Abend den Forderungen zu entsprechen. Statt der Firma kommt General Cortés Vargas. Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. Y entonces ellos rompieron la huelga y ahí fue donde vino la masacre. Acabar con el pueblo. Dann explodiert die Welt mit donnerndem Getöse und es entleeren sich die Maschinengewehre. Die Soldaten säubern danach den Platz, spritzen ihn wieder rein, während die Toten von Schiffen ins Meer geworfen werden. Denn bei Tagesanbruch ist nichts geschehen, geschieht nichts und wird nie etwas geschehen. Nun geht die Verfolgung der verwundeten und entkommenen Streikenden los. Sie werden gruppenweise von fahrenden Zügen geworfen, 120 allein in der folgenden Nacht. Nach offiziellen Angaben seien bei Ausschreitungen 40 Plantagen angezündet worden, 35.000 Meter Telegraphendraht zerstört und 8 Arbeiter bei Angriffen auf Soldaten gestorben. Die United Fruit Company setzte den Tageswert der Gutscheine nach Niederschlagung der Streiks noch weiter herunter. Bis heute konnte die genaue Zahl der Opfer dieses Massakers nicht geklärt werden. 3000 werden von unabhängigen Beobachtern genannt. In einem Telegramm vom 16. Januar 1929 an das Außenministerium der USA schreibt der US-Botschafter offenbar zufrieden: Ich habe die Ehre zu berichten, dass der Vertreter der United Fruit Company in Bogota mir gestern bestätigt hat, dass die Gesamtzahl der vom kolumbianischen Militär getöteten Streikenden 1000 übersteigt. United Fruit, inzwischen Chiquita Brand, hat seine Plantagen inzwischen in der Hauptsache in Costa Rica und weiterhin in Honduras. Nachdem sie über 70 Jahre in Kolumbien, auch vom Staat geschenkten Land und völliger Steuerfreiheit, ihr Imperium weiter aufbauen konnten. Eine der umstrittensten Figuren des Anarchismus in Kolumbien war wohl Vicente Rojas Lizcano, als Biofilo Panclasta eine Legende. 1879 in Chinacorta in der Provinz Norte de Santander in Kolumbien geboren, Schriftsteller und Aktivist, der in über 50 Ländern Demonstrationen organisierte, Gewerkschaften unterstützte, Aufstände initiierte und große Attentatspläne entwarf, wenn er nicht gerade wieder einmal in einem der zahlreichen Gefängnisse eingekerkert war. Trotz seiner intensiven Zusammenarbeit mit auch anarcho-syndikalistischen Gruppen stand er jeder Organisation kritisch gegenüber. Für ihn konnte der Mensch weder ein völlig sozialer noch ein total individueller sein. In einem Gespräch mit Kropotkin soll er gesagt haben: Ich bin kein Anarchist, ich bin ich. Ich bin nicht für die anderen und nicht durch die anderen. So wenig wie ich für andere bereit bin, Opfer zu bringen. Ich habe keine Ursache als die meine. in den 30er Jahren sank der Einfluss des Anarchismus stark. Die Handwerker verloren mehr und mehr an Bedeutung. Die frisch gegründete Kommunistische Partei Kolumbiens wilderte erfolgreich in den Fabriken. Biofilo verbringt die kommenden Jahre vornehmlich als Schriftsteller in Barranquilla und Bucaramanga, gibt Interviews und wird zum letzten Mal von der Polizei gefangen und aus der Stadt deportiert. Am 1. März 1943 stirbt er in Pamplona, in der Nähe seiner Geburtsstadt. Wenige Jahre vor Ausbruch der La Violencia, einem 10 Jahre andauernden Bürgerkrieg. Es lo que hagamos nosotros de ahora en adelante. Yo le conocía esas habilidades, don Jacinto. ¿Y eso para qué es, hombre? Papi, ¿y eso para qué sirve? ¿Qué es esa vaina? Una estrategia. Los profetas, bro. ¿Sabes quién? In dem Film Strategie der Schnecke ist es ein Anarchist, der zusammen mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern ein Haus gegen Spekulanten, Justiz und Polizei verteidigt. In einer nicht zufällig sogenannten Calle Uribe wirkt der alte weißbärtige Jacinto wie ein Relikt der früheren kämpferischen Zeit, die in den 30er Jahren zu Ende ging und während des Bürgerkriegs ihre Bedeutung voll verlor, viele von ihnen von der Polizei ermordet oder ins Exil gezwungen. Der Film wurde 1993 gezeigt. Von einer Wiederentdeckung der anarchistischen Ideen war noch nichts zu erkennen. Und auch heute noch, zwischen Regierung, Paramilitärs und kommunistischen Guerillagruppen, ist die Situation nicht einfacher geworden. Gruppen, die sich gegen die Regierung, die Aktiengesellschaften und das Paramilitär organisieren, ohne mit den Guerillakämpfern zu arbeiten, werden von beiden Seiten isoliert. Die Regierung betrachtet sie noch als Terroristen, die Guerillakämpfer sehen sie noch als Feinde. Mandándole este golpe a mi gente. Eso es lo que hago. Concatenado con la revolución. Socialismo en toda la nación, puro son. Ey, unido venceremos la... Die meisten Tätigkeiten beschränken sich auf die Hauptstadt Bogotá, wo es eine Handvoll soziale Zentren gibt, sowie eine Präsenz von Gegenkulturen, Punk, Hip-Hop, Street-Art. Einige soziale Programme und sporadische Ausbrüche von Protest und Widerstand. Diese Tätigkeiten verschwinden neben den Bombenanschlägen und Entführungen durch Paramilitärs und Guerilla. La cantamos con energía, con el orgullo, con esas ganas de expresar nuestro sentido de autonomía, hacer respetar nuestros derechos hacia la autonomía. ¡Que viva el movimiento indígena! ¡Que viva! Arriba. Dörfer auf dem Land wie in Kakarika versuchen sich daher autonom zu erklären von allen bewaffneten Gruppierungen. In ihnen und anderen ähnlich agierenden, antiautoritären sozialen Bewegungen sehen die Libertären ihre natürlichen Verbündeten. Kolumbianer mit afrikanischen Vorfahren bilden ca. 20% der Bevölkerung, sind aber mit den Indigenen die am meisten von Vertreibung und Massakern Betroffenen. 1997 wurden Zehntausende von ihnen von ihren Feldern am Kakarika-Fluss in der Provinz Choco im Nordwesten des Landes durch Terror, Folter und Mord vertrieben. Offizielle Begründung: sie würden die Guerilla unterstützen. Zur gleichen Zeit aber bauten Unternehmen auf eben diesen Ländereien Bananen für den Konzern Del Monte und Ölpalmen für die Ethanolgewinnung an. Die Vertriebenen vom Kakarika-Fluss ergaben sich jedoch nicht ihrem Schicksal, sondern organisierten sich. Im Jahre 2000 begannen sie mit der Rückkehr, erklärten ihre Dörfer als humanitäres Land und als neutral gegenüber allen bewaffneten Konflikten. Mit Hinweisschildern, teilweise mit Draht, versuchen sie dies deutlich zu machen gegenüber den staatlichen und wirtschaftlichen Akteuren, den paramilitärischen Verbänden und auch den Guerilla-Organisationen, umgeben von den weiterhin existierenden Plantagen der Konzerne und den weiteren Bedrohungen durch geplante Megaprojekte wie den Bau der Transportroute Kanalsäcke. Tierra santa y bendita la cual habitamos, soñar vivir en comunidad amando a su hermano. La gente se levantaba a sus áreas cotidianas y no morirse de hambre acostado en la cama. Un pueblo que es feliz rodeado de la fauna, que en el mundo no es nada sin nuestra Pachamama. Pero ha llegado el día más inesperado, la mañana gris y aún en verano. Mit ihren Kämpfen sind sie eng verbunden mit der Organización Nacional de Colombia Indígena, UNIC, der indigenen Organisation in Kolumbien. Dabei die noch etwa 5000 zählenden Menschen der Uwa in den Nebelwäldern im Nordosten Kolumbiens, die aufgrund von Petroleumvorräten permanent von Vertreibungen bedroht sind. Anarchistinnen und Anarchisten vor Ort unterstützten diese mit Blockadeaktionen, besetzten mit ihnen Ländereien, ohne gleich mit allen Aktionen wie die geplante kollektive Selbsttötung der Uwa im Jahre 2002 einverstanden zu sein. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Llora mi pueblo al recordar los hermanos que ya no están. Es waren die Libertären der Alas de Xcue, ein Kollektiv, das libertäre Ideen und Praxis mit den kulturellen Traditionen der Indigenen zu verbinden suchte. Sie arbeiteten in den Gemeinden, wo sie anarchismusnahe Verhältnisse sahen. Leben in der Gemeinschaft, gegenseitige Hilfe, Dezentralität, und brachten sie mit den libertären Widerstandsformen, wie zum Beispiel die der direkten Aktion, zusammen. Ihr Name zumindest drückte diese Synthese aus. Alas für die Flügel der Freiheit und Xue als Begriff für die Sonne, eine der Gottheiten der Andenvölker in Kolumbien. Autodefensas Unidas de Colombia. Aquí la clase económica del país es dominada por los paramilitares. ¿Quiénes son los paramilitares? Los paramilitares son una fuerza oculta que forma parte de la estructura de seguridad del gobierno para proteger los intereses de los gamonales, de los bancarios, de los empresarios, de los extranjeros que tienen propiedades en Colombia. Wer wenn sie auch nicht wie bei den Flügeln der Sonne anarcho-syndikalistisch orientiert und organisiert sind, sollte hier Sinal Trainal erwähnt werden. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos. So etwas wie die Gewerkschaft Nahrung und Genuss. Wenn auch ihre Kämpfe in Kolumbien gegen Coca-Cola, Nestle und andere Multikonzerne einen ganz anderen Charakter haben und dementsprechend oft tödlich verlaufen. Viele Funktionäre wie Arbeiter oder ihre Familien wurden in den letzten Jahren entführt oder ermordet. Paramilitärs folterten, um eine größere Organisierung zu verhindern. Im Jahre 2008 führte Sinal Trainal einen recht erfolgreichen Streik der Zuckerrohrarbeiter an. Compañeros del mundo anunciado, que ha nacido una fuerza sin par, unidad, fraternidad y piedad, para así el capitalismo acabar. Alimentos al mundo hay que dar, que reforma clasista y filial, adelante ni un paso atrás, unidos todos por sin alternar. Im Film Strategie der Schnecke montieren die Bewohner das Haus ab und tragen es gemäß der Schnecke an einen anderen Ort. Den Desplazados, die in den letzten Monaten sich auf dem Plaza Bolívar mit Decken und wenigen anderen Sachen niedergelassen haben, würde ein fester Ort schon reichen. Diese Vertriebenen und Flüchtlinge, zerrieben zwischen den kriegsführenden Parteien und Gruppen, weggeprügelt auch durch die Interessen von Großgrundbesitzern und Konzernen, sind hier im Zentrum von Bogotá nicht wohl gelitten. Zu sehr ist die Regierung darauf bedacht, die Hauptstadt nach außen hin als die Ruhe im Orkan darzustellen. Als Beispiel, wie ihrer Meinung nach durch ihre Politik das Land irgendwann sein soll. Doch die Wandinschriften Uribe Asesino und die Gemälde in der ganzen Stadt weisen auf den Widerstand, der auch hier in vielfältiger Form sich in den einzelnen Barrios sogar ab und zu offen zeigt. In dieser Stadt mit fast 7 Millionen Menschen finden sich an jeder Straßenecke Graffitis, oft über 1 Meter groß, mit kommunistischen und anarchistischen Parolen gleichermaßen. Hin und wieder tüncht jemand ab und an den Namen des Präsidenten weg, wenn dieser in einem zu negativen Licht erscheinen sollte. Durch die Rückkehr der Paramilitärs in die Stadt tauchen jedoch auch mehr und mehr Hakenkreuze und ähnliche Symbole an den Wänden auf. Und seit einiger Zeit wird Icona Cluster genannt, ein Zeitungsprojekt, herausgegeben unter anderem von Anarchist Black Cross und der Gruppe Antorcha Libertaria, Freiheitsfackel. Diese Zeitung ist eine der vielen Instrumente, die wir nutzen, um unseren engagierten, abweichenden Stimmen ein Gehör zu geben. Wir wollen einen organisierten Anarchismus. Und angesichts der aktuellen Situation in Kolumbien, in dieser Form des Anarchismus voller lebendiger Initiativen, gehen wir doch noch verschiedene Wege. Aber hiermit wollen wir über die bloße Propaganda hinaus, inmitten von Orkanen und Dürren, eine Saat legen auf den schon fruchtbaren Boden. Es ist dies auch ein Aufruf, sich zu organisieren und zu kämpfen, weil wir glauben, dass libertäres Denken untrennbar verbunden ist mit der libertären Aktion. Es bleibt zu hoffen, dass sich so etwas wie eine Bewegung herausbilden kann, die sich vor allem aus dem doch noch vorherrschenden subkulturellen Milieu der Städte heraus entwickeln kann und sich treffen kann mit den Kämpfen und den Widerständen in den Dörfern und den Wäldern des Landes, wo es durchaus lokal libertären Einfluss gibt, ohne gleich ein Instrument für einen sozialen Wandel sein zu können. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Strömungen und Tendenzen, die sich in größeren Kampagnen immer wieder zusammengefunden haben, ungeachtet der fast gewohnheitsmäßigen mörderischen Repression. Conoce. En el Pacífico hay de todo para que goce. Cantaores, colores, buenos sabores y muchos santos para que adore. Ok, esto da una conexión como un corrillo. Chocó, Valle, Cauca y mis paisanos de Nariño. Todo ese repertorio me produce orgullo. Y si somos tantos porque estamos tan al cucho. Bueno, dejemos ese punto a un lado. Hay gente trabajando pero sin contado. Allá rastrillan, hablan jerguiao. Te preguntas si no has jangueao, si estás quedao, si lo has copiao, lo has vacilao, si dejaste el que está malo o te lo has rumbiao. Hay mucha calentura en Buenaventura, y si sos chocuano, sos arrecho por cultura. ¡Eh! Somos pacíficos.